Schlusswort. Manchem werden diese Protokolle als ein psychologisches Rätsel erscheinen. Geblendet von dem grellen, ungewohnten Licht, in welchem hier die Dinge des Lebens gezeigt werden, wird manches Auge kaum recht zu unterscheiden vermögen, was es hier sieht. Wie ein böser Spuk wird es an manchen Hirn vorüberziehen. Es ist nötig, diese seltsamen Ausführungen nach größeren Zeitzwischenräumen wiederholt zu lesen, um zu entdecken, dass es sich hier in der Tat um ein peinlich sorgfältig ausgearbeitetes Aktionsprogramm zur Aufrichtung der jüdischen Weltherrschaft handelt. Um zu entdecken, dass allerlei Vorgänge des öffentlichen Lebens das tatsächliche Bestehen jener jüdischen Oberherrschaft und das Handeln nach diesem Programm bestätigen. So viel kann jeder zunächst erkennen, der diese Protokolle mit Aufmerksamkeit liest. Innerhalb der ehrenhaften Völker lebt ein feindliches Element, das mit allen Mitteln der List und Täuschung das friedliche Gedeihen der Gesamtheit zu stören sucht. Geleitet wird es dabei von dem Wahne, zur Herrschaft über alle Völker berufen zu sein. Dieser Wahn wiederum stützt sich auf die Einbildung, ein an Geist und Fähigkeit über alle anderen Völker weit erhabenes Geschlecht darzustellen, das von Gott zur Herrschaft über die ganze Erde ausersehen sei. Selbstlose, ehrenhafte Menschen, die einen solchen Beruf in sich fühlten, würden normalerweise ihre hervorragenden Fähigkeiten in den Dienst der Gesamtheit stellen, sich durch ausgezeichnete Leistungen hervortun, das Vertrauen der Mitmenschen gewinnen, dadurch zu einflussreichen Stellungen emporsteigen und somit auf dem geradesten und ehrlichsten Wege zu einer beherrschenden Stellung gelangen. Sie würden dann reichlich Gelegenheit finden, ihre geistige Bedeutsamkeit, ihre staatsgestaltenden Fähigkeiten und wahrhaft wohltätige Gesinnung zu bekunden. Auf solchem Wege pflegten andere bedeutende Menschen sich zu entfalten und zu Wohltätern ganzer Völker zu werden. Diesen Weg aber wählten die Juden nicht. Sie gingen einen entgegengesetzten. Nicht in offenem, redlichen Wettbewerb mit anderen befähigten Menschen suchten sie sich Geltung zu verschaffen, sondern durch die Methode der Hinterhältigkeit und List. Ihre Pläne geheim haltend, bildete sich unter ihnen ein verschwörungsartiges Band, das zunächst einmal alle nichtjüdischen Menschen von ihrer Gemeinschaft ausschloss und unverkennbare Feindschaft gegen sie nährte. Diese Feindschaft freilich wurde sorgsam verborgen und durch ein scheinbar harmloses und frommes Wesen verhüllt. Eine offene Bekundung der feindseligen Gesinnung hätte die Aufgabe erschwert. Nicht durch Tätigkeit und Mut wollte der Jude die Welt erobern, sondern durch List erschleichen. Dabei war ihm auch das verworfenste Mittel nicht zu gering. Um die ehrenhafte Menschheit in ihrer Kraft zu lähmen, untergrub er die wirtschaftliche, soziale und sittliche Ordnung. Er nährte absichtlich alle schlimmen Begierden in der Masse, Hass, Neid, Aufsässigkeit, Liederlichkeit, Ausschweifungen und Laster aller Art. Die herrschenden Stände zermürbte er durch Begünstigung ihrer Schwächen und Irrtümer. Nun, es bedarf keiner weiteren Aufzählung der zahllosen Mittel unerhörter Büberei, mit denen Staat und Gesellschaft untergraben wurden. Sie sind in den Protokollen mit zynischer Offenheit geschildert. Um dieses System des ruchlosesten Betruges verstehen zu können, ist es aber nötig, etwas tiefer in die Kenntnis des jüdischen Wesens einzudringen. Scharfblickende Forscher haben zwar seit mehr als einem halben Jahrhundert wichtige Aufschlüsse über das Judentum geliefert, jedoch der Masse und selbst der Mehrzahl der Gebildeten sind diese wertvollen Aufdeckungen bis heute unbekannt geblieben. Die Juden sind für die Mehrheit der Menschen noch immer, wie Heinrich Heine sagt, ein wanderndes Geheimnis. Darum scheint es mir nötig, für die Nichtunterrichteten hier nochmals eine kurze Skizze über die Eigenart des jüdischen Wesens zu geben, insbesondere über ihre befremdliche Moral- und Lebensanschauung. Die Juden halten sich, wie jedes Kind aus der Bibel weiß, für das auserwählte Volk, für die besonderen Lieblinge Gottes. Ihnen hat Gott, nach ihrer Meinung, besondere Vorrechte in der Welt verliehen und ihnen große Dinge verheißen. Ihre Gottesvorstellungen sind freilich recht eigentümlicher Art. Der Judengott ist nur für sein besonderes Volk da. Er wendet ihm all seine Liebe zu und begünstigt es auf allen Wegen. Ja, er erlaubt den Juden allerlei Unrecht gegen andere Völker. Die Moral, die er ihnen lehrt, lässt sich in die Worte zusammenfassen:

blieben als fanatische Judenhasser der öffentlichen Schmähung preisgegeben. Gestehen wir, dass in diesen zionistischen Protokollen eine Unsumme von Lebensklugheit verborgen liegt, nur entwürdigt durch den gemeinen Zweck, dem sie dienen soll. Wenn diese Köpfe, die solche Dinge ausklügelten, nicht gesellschaftsfeindliche Sonderinteressen verfolgten, so könnten sie beinahe als die berufenen Männer erscheinen, einen Staat scharfsinnig und mit feinem psychologischen Verständnis zu leiten. In scharfer Beobachtung aller sozialen und geistigen Vorgänge im Volkskörper haben sie jene Talente in sich entwickelt, die zu pflegen die ehemals herrschenden Klassen versäumt haben. Die alten Stände wollten herrschen, ohne sich irgendwelche geistige Mühe darum zu geben. Sie übernahmen das Recht zur Herrschaft als ein selbstverständliches überkommenes Erbe und waren sich nicht bewusst, dass das Recht zum Herrschen beständig neu verdient und verteidigt sein will. Faul geworden, überließen sie sich gedankenlos dem Strom einer Entwicklung, die der listige Staats- und Volksverderber eifrig in ein Bette leitete, das in seine Stauanlagen mündete. Die alten Fürsten ahnten gar nicht, wie sie von schlauen Gauklern missbraucht und genarrt wurden. Mit den Augen des Diebes verfolgte der Einbrecher die täppischen, selbstgefälligen Gebarungen der Machthaber und lenkte sie durch heuchlerische Gebärden zu seinem Nutzen. Mögen heute die gestürzten Großen aus den Protokollen erfahren, welch unwürdige Rolle sie gespielt haben. Jedenfalls sollten jedem, der sich mit Politik befassen will, die Protokolle ein Gegenstand ernsten Studiums sein. Hier ist zu lernen, wie ein straffes Regiment einzurichten ist, um Nichtswürdigkeit und Zerstörergeist niederzuhalten. Hier ist vor allem zu lernen, wie man in Zukunft die Juden zu behandeln hat. Wie ehrbar nimmt sich der Satz aus, wahre Freiheit besteht in der Unverletzlichkeit der Person, welche ehrsam und streng alle Gesetze des Gemeinschaftslebens beobachtet. Vollkommen richtig! Nun ist es aber der Hebräer, der durch sein talmudisches Gesetz jede ehrliche Gemeinschaft mit anderen Menschen ablehnt und dadurch zum geborenen Zerstörer des Gemeinschaftslebens wird. Ihn muss also künftig die strafende Hand zuerst erfassen. Das Bestehen der zionistischen Protokolle als ein Arbeitsprogramm einer geheimen Verbindung ist für den politisch Klarblickenden eine unerschütterliche Tatsache. Es ist Pflicht, mit diesem Umstande zu rechnen. Der Staat muss sich wappnen gegen eine verschworene Sippe, die mit der Heuchelgebärde der harmlosen Staatsbürgerschaft sich in alle Vertrauensposten einschleicht, um sie für seine staatsfeindlichen Sonderzwecke zu missbrauchen. Er muss endlich die Warnung würdigen, die der scharfblickende Fichte bereits im Jahre 1797 erhob, dass wir es im Judentum mit einem besonderen Staatswesen zu tun haben, das einen beständigen Krieg gegen die anderen Staaten führt. Er muss ferner an die Warnung Warmunds denken, der im Jahre 1886 schrieb, »Der Weg der Juden über die Erde ist ein Feldzug zu deren Eroberung. Sie lagern, durch die falsche Flagge gedeckt, inmitten des Feindes, jeden Augenblick bereit zu Angriff und Überfall. Wo haben unsere Fürsten und Staatsmänner ihre Sinne gehabt, als sie von alledem nichts gewahrten und solche Warnungen nicht vernahmen? Und sogleich, im Augenblick, müssen wir die Nutzanwendung aus den neuen Erkenntnissen ziehen. Was nützen alle wohlgemeinten Erklärungen und Bündnisse mit dem Ziele, den Weltfrieden herzustellen, solange nicht der Brandherd des Unfriedens aufgedeckt wird? Hinter den Völkern und ihren Regierungen steht eine verborgene Macht, die unermüdlich den inneren und äußeren Hader schürt und zu immer neuen Konflikten und Kriegen treibt. Wo sie zu suchen ist, verraten die zionistischen Protokolle. Aber die psychologische Seite dieser Erkenntnis ist die wichtigste und wertvollste. Es ist wahr. Die Juden herrschen heute nicht nur vermöge ihres Kapitals und all der schlauen Machenschaften, die in diesen Protokollen geschildert sind, sondern durch die Kraft eines schonungslosen Willens. Und andererseits ist die geschwächte Willenskraft der nichtjüdischen Völker eine Ursache ihrer Niederlage. Die Willenskraft der Nichtjuden wurde aber vor allem gelähmt, weil sie die Zusammenhänge unserer heutigen Ereignisse und ihre Urheber nicht kannten. Wer im Dunkeln tappt und von unsichtbaren Feinden angegriffen wird, kann nicht Mut entwickeln und sich erfolgreich wehren.

dürften schwerlich einem nichtjüdischen Kopf entsprungen sein. Dazu gehört die jüdische Hartherzigkeit, jüdischer Fanatismus. Deutsches Denken ist viel zu maßvoll, zu sehr von Billigkeit und Gerechtigkeit beherrscht, um so grausamer Folgerungen fähig zu sein. Hier zeigt sich deutlich der jüdisch-teuflische Pferdefuß. Ferner würde ein nichtjüdisches Gehirn auf den Einfall kommen, den jüdischen Schurkereien einen so verklärenden Nimbus zu geben, wie es zum Beispiel in Abschnitt 15 und 22 geschieht? Wer die Absicht hat, die Juden zu verdächtigen, würde der sich einfallen lassen, deren Handlungen und Pläne in solcher Weise zu beschönigen? Welchem Nichtjuden könnte es in den Sinn kommen, die künftige Judenherrschaft so zu verherrlichen und eine solche Apotheose auf den König aus dem Hause David anzustimmen, wie es in den Schlusskapiteln geschieht? Diese salbungsvollen Redensarten könnten geeignet sein, manches schwache Gemüt zugunsten der Juden umzustimmen und die Meinung zu erwecken, die Kinder Juda hätten vielleicht das Beste mit der Menschheit vor und sie griffen nur deswegen bisher zu zweifelhaften Mitteln, um erst einmal die Zügel in die Hand zu bekommen und dann ein vollendetes Paradies auf Erden einzurichten. Wenn nur der Weg dahin nicht so seltsam wäre. Es ist doch eine merkwürdige Weltverbesserung, die erst alle Menschen zu Lumpen und Tieren machen will und dann daraus ein neues mustergültiges Weltreich aufzubauen. Nein, die Protokolle sind echt. Sie tragen in allen Teilen das Gepräge talmudischer Welt- und Lebensauffassung und den Stempel echt jüdischer Nichtswürdigkeit. Diese Protokolle dürfen heute als ein vollgültiger Beweis für die Staatsgefährlichkeit der Juden angesehen werden. Ja, die Nichtjuden würden sich ein neues Zeugnis ihrer geistigen Unzugänglichkeit ausstellen, wenn sie nach diesen jüdischen Geständnissen noch immer nicht die rechte Stellung zu diesem zerrissenen Weltgaunervolke fänden. Sie würden dann den Juden das Recht geben, von der unentwickelten Denkkraft der rohen Goyim-Gehirne zu sprechen. Wer dennoch nach dem Lesen dieser Protokolle noch immer an dem bitteren Ernst zweifelt, dem sei Folgendes gesagt. Selbst angenommen, diese Schriftstücke wären nicht aus jüdischer Hand hervorgegangen, so blieben sie dennoch ein Meisterwerk der Kennzeichnung jüdischer Gedanken und Pläne. Sie könnten nur von einem genialen Kopf geschaffen sein, der in die tiefsten Gründe der jüdischen Seele schaute. Ja, der Verfasser müsste ein Prophet genannt werden, denn er hätte Jahrzehnte voraus erraten, welche Absichten und Pläne das Weltjudentum durchführen wollte. Denn tatsächlich haben sich die Dinge seit 20 Jahren genau so abgespielt, wie sie hier vorgezeichnet sind. Als man Henry Ford fragte, welchen Beweis er für die Echtheit der Protokolle besitze, sagte er: »Nur den einen, dass der Verlauf der Wirklichkeit völlig den hier festgelegten Absichten entspricht.« Aber ist es wirklich dahin gekommen, dass wir von diesem uralten Weltgaunertum uns Lehren holen müssen, wie ein Staat vernünftig einzurichten und zu beherrschen sei? Jedenfalls wollen wir von diesen Betrügern lernen, wie eine Regierung schonungslos ihre Feinde niederzuhalten hat. Wir werden daraus entnehmen, wie wir künftig die Juden zu behandeln haben. Nämlich genau so, wie die jüdische Oberregierung mit allen selbstständigen Charakteren verfahren will, die sich nicht blindlings vor ihr beugen. Abschnitt 15. Die Männer, die künftig die Leitung der Volksgeschicke in die Hand nehmen wollen, werden daran denken müssen, ein ähnlich klares Programm zu schaffen, wie es in diesen Protokollen gegeben ist. Man könne es vielleicht die arischen Gegenprotokolle nennen. Es müsste in gleicher unerbittlicher Folgerichtigkeit, mit welcher hier Trug und Verbrechen begründet sind, den Schutz der ehrenhaften Menschheit, die Verteidigung der Gesittung und Vernunft begründen. Eines aber ergibt sich als unabweisbare Forderung aus diesen Protokollen. Das Judentum darf nicht länger unter uns geduldet werden. Es ist eine Ehrenpflicht der gesitteten Nationen, dieses räudige Geschlecht auszuscheiden, da es schon durch seine Anwesenheit alles verpestet, die Völker geistig und seelisch krank macht, gleichsam die geistige Luft vergiftet, in der wir atmen. Der Hebräer ist der geborene Fälscher, Spion und Verräter. Er ist der ewige Jude des Menschengeschlechts. Wo ihm Spielraum gewährt wird, verwirrt und zersetzt er alle Verhältnisse, schon durch die Gesinnung, die er um sich verbreitet. Noch mehr aber durch die planmäßigen Machenschaften, wie sie in den Protokollen geschildert sind.